Wir reichen unsere Urinproben ein. Wir desinfizieren unsere Häuser. Wir tragen einen Chip im Oberarm, mit dem wir im Supermarkt bezahlen können und der unseren Kalorienverbrauch kontrolliert. Die Methode kennt unseren Body Mass Index. Die Methode liest unsere DNA. So klingt Gesundheitsdiktatur, wenn die Schriftstellerin Julie C. und die Band Slut zusammen auf der Bühne stehen. Gemeinsam haben sie ein Musikwortstück komponiert, das die Grenzen aufhebt zwischen Literatur und Musik, zwischen Lesung, Hörspiel und Rockkonzert. Versehen mit Theaterelementen und Videoinstallationen heißt das Ganze dann Schallnovelle. Ausgangspunkt: C.'s düsterer Science-Fiction-Roman Corpus Delicti. Also ich habe da rücksichtslos abgebaut wie aus einem Steinbruch, um einfach Material zu gewinnen, mit dem wir dann hinterher arbeiten konnten. Ich bin generell mit meinen Texten nicht besonders heikel, was Umarbeitung, Neubearbeitung, das wieder aufmachen und neu zum Leben erwecken anbelangt. Um die Texte mit Musik zum Leben zu erwecken, haben Slut instrumentale Stücke geschaffen. Sphärische Klänge verbinden sich mit Worten zu etwas Neuem. Es gibt aber auch melodische Rocksongs, auf Englisch, weil Slut auch sonst auf Englisch singen. Abgesehen davon ist es auch so, dass die Musik eine selbstbewusste und eigenständige Rolle spielt. Deswegen fand ich es auch wirklich wichtig, dass das Englisch ist, weil die ja nicht einfach Sätze oder Zitate dann quasi musikalisch nochmal sagen sollten, sondern Chris hat sich eigentlich beim Songtextschreiben eher inspirieren lassen und dann eigene Gedanken zu dem Thema verarbeitet. Zum Beispiel in dem Titel Healthy Life Accident. Slut-Sänger Chris Neuburger leiht in der Schallnovelle auch dem männlichen Protagonisten Moritz seine Stimme. Der begehrt auf gegen das totalitäre System der sogenannten Methode und zieht seine Schwester hinein in den Widerstand. Mia Holl heißt die und wird gesprochen von Autorin Julie C. Und was hat die Polizei von dir gewollt? Wieso fragst du das? Weil es wichtig ist. Was sollte die Polizei denn deiner Meinung nach von mir Moritz, gewollt haben? Sag's mir, was wollten die? Corpus Delicti, der Roman, entwirft die finstere Vision einer Gesundheitsdiktatur und ist gleichzeitig eine Kriminalgeschichte. In Corpus Delicti, die Schallnovelle, verschieben sich die Gewichte. Wir versuchen nicht in erster Linie eine Geschichte zu erzählen, sondern wir versuchen Räume zu schaffen, atmosphärische Räume, akustische Räume, auch Texträume, poetische Räume. Ich entziehe einem Staat das Vertrauen, der besser weiß, was gut für mich ist, als ich selbst. Ich entziehe jenem Idioten das Vertrauen, der das Schild am Eingang unserer Welt abmontiert hat, auf dem Stand: Vorsicht, Leben kann zum Tode führen. Zur Bühnenperformance gehören auch auf eine Leinwand projizierte Bilder, mal organische Strukturen, mal geometrische Formen, Abbildungen aus Biologiebüchern oder von Krebszellen. Immer wieder erobern diese Bilder den ganzen Raum, flimmern über Boden, Decke und Wände. Mit den Tönen und Texten verbinden sie sich zu einem wahren Gesamtkunstwerk. In alle Richtungen streckt dieses Ding seine Fühler aus. Man kann sich das sowohl wegen des Themas anschauen, als sich auch einfach nur zurücklehnen und einen Abend genießen, der unterhaltsam ist, weil sich dort halt Leute ziemlich weit aus dem Fenster lehnen mit dem, was sie machen, gemessen an ihrer eigentlichen Profession. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Reiz. Ich muss halt singen, die müssen lesen, also alle müssen so Sachen machen, die sie eigentlich überhaupt nicht können. Dabei klingt Julie C.'s Sprechgesang gar nicht schlecht. Wohnkomplex, in deren Hausgemeinschaft sich die besondere Zuverlässigkeit auszeichnen können, Aufgaben der hygienischen Prophylaxe von den Bewohnern in Eigenregie übernommen werden. Das Projekt hat keinen künstlerischen Leiter, jeder war und ist mal Regisseur. Crossover also auch bei der Rollenverteilung. Crossover im Sinne von Grenzenfreiheit passt, so findet Julie C., überhaupt hervorragend zum Inhalt. Da das Buch ja irgendwie untersucht, was Freiheit eigentlich überhaupt ist und was das sein kann, stellt sich die Form dieser Frage im Grunde auch. Wir halten uns an keinerlei Gattungsgrenzen, aber natürlich ist es automatisch so, dass du immer wieder Bezüge setzt und die totale Freiheit kann es natürlich auch in der Kunst nicht geben, sonst wäre es Beliebigkeit, die dann hinterher einfach gar nichts mehr transportieren würde. Und das so auszuloten, wie weit kann man gehen oder wie weit will man gehen, war absolut Teil des Arbeitsprozesses. Das Ergebnis kann sich hören und sehen lassen. Mit ihrem Klangbild der Buchvorlage vermitteln Slut und Julie C. eine Ahnung davon, wie der Konflikt zwischen persönlicher Freiheit und vermeintlichem Gemeinwohl klingen kann. Wir brauchen ein Grundrecht auf